Ein kalter Wintermorgen, die Luft ist frisch, der Himmel blau. Ich lauf den Berg hinab. Letzte Reste Nacht verschwinden in Kneipen, wo sie bis zum Mittag bleiben. Zeit ist heute nicht knapp. Zieh weiter ins Boot, bleib ja nicht stehen. Zieh weiter ins Boot, sonst musst du untergehen. Zieh weiter ins Boot, bleib ja nicht stehen. Wir wollen doch zusammen noch viele Wellen sehen. Schritte noch, dann bin ich da, dann kann ich's endlich sehen. Wer kann dem Meer schon widerstehen? Das Glitzern auf den Wellen, die jeden Tag erhellen. Was willst du mehr? Zeit ist heute nicht knapp. Zieh weiter, altes Boot, bleib ja nicht stehen. Zieh weiter, altes Boot, sonst musst du. Zieh weiter, altes Boot, bleib ja nicht stehen. Wir wollen doch zusammen noch viele Wellen sehen. Die Boote liegen schaukelnd an den Leinen. Man hört im Wind ihr stilles Weinen. Der Dampfer läuft jetzt aus, nimmt volle Fahrt voraus. Was willst du mehr? Zeit ist heute nicht knapp. Zieh weiter, altes Boot, bleib ja nicht stehen. Zieh weiter, altes Boot, sonst musst du untergehen. Weiter, altes Boot, bleib ja nicht stehen. Wir wollen doch zusammen noch viele Wellen sehen. Der Hafen endet hier an seiner Spitze, wo ich gerne ein paar Stunden sitze. Ja, und liebst du das Meer genauso sehr wie ich? Setz dich zu mir, ich störe dich nicht.